E. Für mich ist die FDP im Moment ohne Zweifel die einzige Partei, die man wählen kann. Sie setzen sich für eine starke und freie Wirtschaft ein. Und das ist ja im Moment unser Problem. Sicher, die haben auch nicht für alles eine Lösung. Aber ihre Vorschläge gefallen mir einfach am besten.